Wegen unbefugter Auferstehung aus dem Hinrichtungsteich werden Sie hingerichtet. Sogleich. Der letzte Wunsch ist gestrichen. Du Armleuchter! Beginn der Hinrichtung. 8.36 Uhr. Mein Gott, bin ich heute Vormittag wieder fleißig. Ich habe wieder keinen besonderen Hunger, weshalb ich wiederum immer noch unten hier herumlungere. Heute wirst du mich nicht bescheißen. Ich werde lustlos reinbeißen. Es heißt ja, der Appetit kommt beim Essen. Ich werde gleich anfangen und heute keineswegs eine traurige Geschichte verlangen. Ich weiß endlich eine lustige Geschichte. Du würdest mich dir wahnsinnig verpflichten, wenn du das Maul halten würdest, Mann. Hören Sie! Kurz fassen! Ich werde ihn aber im Auge behalten. Und mit den Zähnen nicht loslassen! In dieser Situation erzählt Hans Wurst dem Krokodil den besten Horrorwitz des Tages. Ich habe richtig gegen Tränen gelacht.